欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果德文老师远离我 让我们来看看今天的对话吧 Hallo Sarah, hast du am Wochenende Zeit? Ich möchte im Park fotografieren. Lukas, ich wusste gar nicht, dass du dieses Hobby hast. Seit wann machst du das? Seit letztem Monat. Ich besuche einen Kurs. Gestern haben wir über die Belichtung geredet. Ist die Ausrüstung für einen Anfänger nicht sehr teuer? Es geht. Ich habe eine Kamera, die ich gebraucht erworben habe. Die Qualität der Bilder ist trotzdem hervorragend, oder? Ja, absolut. Ich interessiere mich sehr für die Fotografie. Kannst du mir die Grundlagen erklären? Ich möchte auch bessere Fotos machen. Klar. Während wir durch den Park laufen, zeige ich dir, wie man ein schönes Motiv findet. Das ist eine tolle Gelegenheit, um von dir zu lernen. Genau. Und am Abend können wir die Fotos gemeinsam am Computer bearbeiten. 这段对话非常实用。一开始我问你周末有没有空，想去。 Fotografieren, 也就是摄影。 我当时很惊讶地说 Ich wusste gar nicht, 这里要注意动词 wissen 的过去式，也就是 wusste, 表示我当时完全不知道。 接着我提到昨天课程谈到了 Die Belichtung, 这是摄影中很重要的曝光。 我接着问对初学者来说 Die Ausrüstung, 也就是器材，会不会很贵呢？ 我回答说，我有一台相机是二手买来的。这里用到一个受格关系子句。 Ich habe eine Kamera, die ich gebraucht erworben habe. 这里的 die 指代相机，当作动词。 Erwerben 也就是购买的受格，虽然是二手的，品质依然很棒。 没错，我用了 hervorragend 这个字。形容照片品质非常出色。 我也强调我对 Die Fotografie 也就是摄影这门艺术非常感兴趣。 所以我请你解释一些 Die Grundlagen 就是基础知识。 这时我说 Während wir durch den Park laufen, zeige ich dir, wie man ein schönes Motiv findet. 这里用了连接词 Während 表示当我们在公园散步的时候。这是一个时间副词子句，用来描述两件事同时发生。我们一边散步，我一边叫你找漂亮的。 Motiv， 也就是拍摄的主体。 这真是一个学习的好。 Die Gelegenheit， 也就是机会。 最后，我们晚上还可以在电脑上 bearbeiten， 也就是编辑或后制这些照片。 今天学到了很多摄影相关的德文。大家下次见。